Your Bibles to Joshua chapter 5. Schlagt einmal in euren Bibeln hin zum Josua Kapitel 5. And we will be reading a few scriptures from there. Und da werden wir ein paar Schriftstellen lesen von dort. This is an interesting story, and we're starting at a very new beginning for this man. Also, das ist eine sehr interessante Geschichte, und wir beginnen auch an einem Einschnitt, wo ein Neubeginn mit diesem Mann, nämlich mit Josua, geschieht. Joshua was the commander of the army of the Israelites and the leader. Josua war der Führer und auch der Oberbefehlshaber der israelitischen Armee. And for 40 years before this, he followed Moses. Und 40 Jahre davor hindurch ist er Mose gefolgt. He was one of his commanders. Er war einer seiner Oberbefehlshaber. And he was one of his leaders, but still he was always following Moses as Moses followed God. Er war einer seiner obersten Führer, aber doch war es so, dass er dem Mose folgte, wie eben Mose Gott folgte. But now Moses is gone. Nun ist Mose weg. And now the baton, if you will, or the reins were handed to Joshua. Nun ist ihm praktisch die Befehlsgewalt übergeben worden. Now Joshua saw that God was very faithful to his leader, Moses. Und Josua hat gesehen, wie Gott doch sehr treu war seinem bisherigen Führer, dem Mose. And God had done this amazing miracle by bringing them through the Jordan River just shortly before this period of time. Und Gott hat dieses erstaunliche Wunder getan, dass er sie durch den Jordan hat ziehen lassen. And now though he was on the verge of the very first battle. Und nun stand er am Rand des ersten großen Kampfes im verheißenen Land. In chapter 1 he was told by the Lord, every step you take is going to be yours, now conquer. Und Gott hatte ihm gesagt, jeden Fußtritt, den du setzen wirst in dieses Land, den wirst du für dich haben, du wirst überwinden. And he held on to that promise. Und du wirst es erobern, und er hat sich an dieser Verheißung festgehalten. But in every way, this was a brand new beginning. Aber in jeder Hinsicht war das für ihn ein ganz neuer Beginn. Because the big question in his mind, denn die große Frage in seinem Sinn war, and the big question for us when God puts challenges in our path. Und die große Frage für uns ist die, wenn Gott Herausforderungen in unser Leben stellt. Will he be faithful for this next challenge? Wird er treu sein für diese nächste Herausforderung? Now this month is that month where it's another brand new beginning. Dieser Monat ist in jeder Hinsicht für uns ein brandneuer Beginn. Right here in this building we start the eighth year of the kindergarten, the Noah's Ark. Direkt hier in diesem Gebäude beginnt das achte Jahr des Arche Noah Kindergarten. And then the Mayflower Christian Academy, it's in its fourth year. They have 19 students this year. Und die Mayflower Christian Academy geht jetzt ins vierte Jahr. Sie haben bereits 19 Schüler. And Bible College is starting up, and the new beginnings. Everything is it's like September is when things just start heating up again. Die Bibelschule beginnt, und September ist einfach der Monat, wo wieder neues Feuer einfach in die Gemeinde kommt. And for the students, this is tomorrow is like, oh, I already talked to two people tonight. Und für die Schüler morgen, oh, ich habe schon mit zwei gesprochen. How are you? Oh, wie geht's dir? I'm sad. Oh, mir geht's dir schlecht, so traurig. Well, I gotta go to school tomorrow. Morgen wieder Schule. I asked someone, are you ready? Bist du bereit dafür, für die Schule? No, I'm not ready. Nein, ganz und gar nicht. I don't want to be ready. Ich will auch gar nicht bereit Please sein. Please don't make me go. Please, bitte, I don't want to go. Ich möchte nicht da einfach hingehen müssen. And so, really, and we understand that. Und wir können das verstehen. And for parents, it's like you're, in one respect now, it's they've got to make sure that everything is taken care of for the kids to go. Und die Eltern, für die gilt, dass sie irgendwo sich um alles kümmern müssen, dass dann auch die Kinder morgen in der Schule sind. But for some parents, they're going, yes, they're leaving, yes. Aber einige denken dabei, ja, jetzt sind sie wieder weg. Now the house will stay clean at least for 6 hours. Das Haus wird wieder rein sein, zumindest für 6 Stunden. But you see what we have coming into Joshua chapter 5. Aber sieht mal, was wir da haben, wenn wir jetzt da in Josua Kapitel 5 hineinsteigen. Is some great lessons regarding the challenges that the Lord puts in our path. Da sind ganz großartige Lektionen in Bezug auf die Herausforderungen, die der Herr in unseren Weg stellt. Because what we're talking about and what we'll be looking about is God's ways. Denn was wir jetzt anschauen werden, das sind Gottes Wege. So let's look at these two verses here, Joshua chapter 5. Also bitte schauen wir uns erstmal diese beiden Verse an, Josua Kapitel 5. Verse 13. Vers 13. Now when Joshua was near Jericho, he looked up and saw a man standing in front of him with a drawn sword in his hand. Joshua went up to him and asked, "Are you for us or for our enemies?" Als Josua in der Nähe von Jericho war, sah er plötzlich einen Mann, der ihm mit gezücktem Schwert in der Hand gegenüberstand. Josua ging auf ihn zu und fragte: Gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden? Neither, he replied, but weder noch, antwortete er. But as commander of the army of the Lord, I have now come. Ich bin der Anführer der Heerscharen des Herrn und ich bin eben eingetroffen. Now Joshua then fell face down on the ground in reverence and asked him, what message does my Lord have for his servant? Da warf sich Josua voller Ehrfurcht vor ihm nieder. Welche Befehle hast du für mich, deinen Diener? Fragte er. The commander of the Lord's army replied, take off your sandals, for the place where you are standing is holy. And Joshua did so. Der Heerführer des Herrn antwortete, zieh deine Sandalen aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Da gehorchte Josua. As I was studying this last night and this morning, als ich die studiert habe, jetzt die vergangene Nacht und heute früh, all these commentaries were talking about probably what Joshua was doing. He was actually overlooking the city of Jericho. Die Kommentare sprachen über das, was der Josua gerade tat. Wahrscheinlich hat er von irgendwo Jericho überblickt. Formulating a plan. Und hat sich da eine Strategie ausgedacht. And wondering, Lord, will you be faithful? Und wird sich wohl gefragt haben, Herr, wirst du da treu sein? But on his way, God did something for him. Aber als er auf dem Weg war, tat Gott etwas für ihn. And he showed him, listen, he showed himself to him, of course. Also eigentlich ganz genau hat er sich ihm gezeigt. And he says, I'm not on your side. Und er sagte ihm, ich bin nicht auf deiner Seite. The question is, Joshua, are you on my side? Die Frage ist vielmehr, bist du auf meiner Seite? Because I am the commander. Denn ich bin hier der Befehlshaber. And just imagine the relief. Aber stell dich nur mal vor, was für eine Freisetzung das für ihn bedeutet. Because now the Lord was being the Lord in his life. Nun war er der Herr in seinem Leben. So I think it was probably easier for him to throw off his shoes and just fall and say, thank you, God, thank you. Und ich glaube, dass es dann für ihn richtig leicht geworden ist, einfach die Sandalen abzuwerfen, auf seine Knie zu fallen, vor ihm zu sagen, danke, Herr, danke, dass du da bist. And really, that's what the Lord wants to do for you and I. Und genau das ist ja das, was der Herr für dich und für mich tun möchte. We might read stories and we watch other people and we've even seen in our own lives. Wir mögen vielleicht Geschichten hören oder auch andere betrachten oder vielleicht auch Gott wirken sehen in unserem eigenen Leben. How God was faithful in the past. Und dabei bedenken können, wie Gott treu war in der Vergangenheit. But that was then. Aber das war ja damals. Aber jetzt ist etwas Neues. Will he be faithful now? Wird er gerade jetzt treu sein? And so what we're going to talk about tonight are God's ways. Worüber wir heute Abend sprechen wollen, sind Gottes Wege. See, sometimes God's ways are perplexing. Manchmal sind Gottes Wege so, dass sie uns gewissermaßen niederschlagen. Sometimes God's ways are understandable. Manchmal sind sie so, dass sie uns verstehen machen. But there are times also when God's ways are truly miraculous. Aber manchmal sind Gottes Wege auch wahrhaftig wunderbar. And each one of them und jede Art dieser Wege is how God works. Ist eine Form, wie Gott wirkt. But you could never figure out how he's going to do it. Aber du kannst nie im Vorfeld herausfinden, wie er das wohl machen wird. The most important thing for you and I as believers, das Wichtigste für uns als Gläubige, as Joshua, to let him be our commander. Ist das, dass wir genauso wie Josua ihn einfach unseren Befehlshaber sein lassen. To hear his voice, dass wir seine Stimme hören. And to take steps in obedience. Und dass wir einfach dann die Schritte im Gehorsam setzen. You see, next Saturday, am nächsten Samstag, we start our H2O youth ministry again. We kick off the H2O. We're so excited. Da gibt es you can clap. Go ahead. Da gibt es den Startschuss für unseren Jugenddienst, H2O. And it's amazing to think about where we came from and where we're going. Und es ist so erstaunlich zu betrachten, wo wir da eigentlich hergekommen sind und wo wir jetzt hingehen. Many of the youth group, they remember when we had just a small little circle right here, people. Und viele in der Jugend können sich noch daran erinnern, als hier nur diesen kleinen Kreis gab und das war unsere Jugendgruppe. 3 years ago, we were excited when we had 12 kids come out. Vor 3 Jahren waren wir ganz erfreut, wenn da wenigstens 12 Leute da bei der Jugend vorbeikamen. And when we went on our first weekend getaway, we had about 18 kids, but about 9 of them were workers or something like that. Und dann bei unserer ersten Freizeit hatten wir 18 Jugendliche. Da waren vielleicht 9 von Mitarbeitern des Teams. But the amazing thing was, is God really moved. Aber das Erstaunliche war, Gott hat sich wirklich für uns bewegt. And a little fire. Und er hat ein Feuer angezündet. And we were able to see God in his miraculous ways, despite who we are, cause the ministry to grow. Und wir haben gesehen, wie Gott einfach in seinen wunderbaren Wegen, trotz unser Selbst, einfach dazu, es dazu geführt hat, dass dieser Dienst gewachsen ist. But really, you know what CEG is all about? Aber wisst ihr, worum es in der CEG einfach geht? H2O is just one small part. H2O ist einfach nur ein kleiner Teil davon. Yesterday we had a dedication. Gestern gab es eine Widmung. Little Ryan. Der kleine Ryan. Ryan Summer, he bit my finger off almost yesterday. Er hat mir fast den Finger abgebissen. But it started from there. And our church ministers from the cradle. Das beginnt von da schon. Unser Dienst, unsere Gemeinde, die beginnt bereits von der Wiege. Because we have nursery in the back going on right now. Und wir haben ja zum Beispiel dort die Krippe hinten. We have a Sunday school and Sunday mornings ministering to the children between, I don't know, 4 years old up to 12. Und wir haben die Sonntagsschule, die den Kindern dient, vielleicht ab dem Alter von 4 Jahren bis hin zu 12. And Bobby is doing a preteen ministry, and that's for those kids from about 9 years old to about 12 years old. Der Bobby macht die Jugendlichen von 9 bis vielleicht 13, 14 Jahren. Then we have our H2O youth group that's going on from 13 to 21. Wir haben H2O von 13 bis 21. And we're so excited because this year we're really going to be emphasizing a college ministry also. Und wir sind schon so gespannt darauf, denn dieses Jahr werden wir auch eine Betonung auf den Dienst an Studenten legen. And Robert Kling and a few others will be working with that. Und Robert Kling und ein paar andere werden sich dafür engagieren. And you see, not only that, we have the Mayflower Christian School, we have the kindergarten going on. Und nicht nur das, wir haben die Mayflower Christian Academy, wir haben auch den Kindergarten Arche Noah. And that, so when you are here sitting in service, this is just one part. There's so much that's going on. Und das einfach nur zu sagen, du sitzt jetzt hier vielleicht im Gottesdienst, aber das sind auch so viele andere Dinge, die gleichzeitig auch passieren. And this is what God is doing. He's ministering to the whole family. Und das ist das, was Gott tut. Er dient der ganzen Familie. And the youth are in a place, they're in a constant place of transition. Do you remember those days? Und erinnert euch mal daran, die Jugendlichen sind ja eigentlich immer in einem Übergang begriffen, in einer Veränderung. And so that's why we spend so much time with them. Und deshalb bringen wir einfach so viel Zeit mit ihnen und investieren in sie, wie wir können. And so really this message, also diese Botschaft, is how God desires to lead you and I into victory through all of our transitions. Gott möchte dich und mich einfach in den Sieg hineinführen durch all diese Übergangsphasen, die wir da durchmachen. Let's go back to Joshua here. Und gehen wir zurück zum Joshua. God had spoken to him. Gott hat zu ihm gesprochen. And he said, "Now, Joshua, I want you to obey me now. I want you to follow me, because I'm the commander." Joshua, ich möchte, dass du mir gehorchst, dass du mir folgst, denn ich habe hier den Befehl. And so here's the story. We won't read the whole thing tonight. Also da kommt jetzt die Geschichte kurz zusammengefasst. Wir werden nicht alles jetzt durchlesen. But Jericho was a walled city. Jericho war eine befestigte Stadt mit einer großen Stadtmauer. They say the walls were about 3.5 meters thick. Man sagt, dass die Stadtmauern etwa 3.5 Meter dick waren. But here is one of the ways where God's ways are perplexing. Also hier ist einer der Wege, wo Gottes Wege einfach niederwerfend sind. Because the Lord says, denn der Herr sagt, okay, I want you to take your men. Ich möchte einfach, dass du deine Männer sammelst. And I want you to go and walk around the city walls once a day, very quietly. Ich möchte einfach, dass du um die Stadtmauern ziehst mit deinen Mannen und dass sie ganz leise da herumgeht. I want you to do that 6 days. Mach das an 6 Tagen. Then the seventh day. Dann aber am 7. Tag. I want you to scream. The Lord of Hosts is going to do it. Whatever, scream with a loud voice. Ich möchte, dass ihr schreit. Vielleicht der Herrscher, er wird das für uns tun. And you watch me do the rest. Und dann schaut mal zu, wie ich den Rest einfach machen werde. Now here's a man who had been through many battles. Und da ist ein Mann, der schon viele Schlachten erlebt hat. And he watched God be very faithful. Und er hat dabei gesehen, wie Gott sehr treu war. Are you serious, Lord? Aber vielleicht hat er sich gefragt. Ist das dein just Ernst? Walk my men around the city walls. Also ich soll jetzt meine Männer nehmen und mit ihnen einfach um die Stadtmauern herumziehen? Why don't we just attack them? Warum greifen wir sie just an? Scale the walls. We'll do it. We'll make einfach it happen. Aufsteigen auf die Mauern und dann wir werden da schon reinkommen. Well, God puts challenges in our way. Aber Gott setzt Herausforderungen in unseren Weg. So many times we want to take the situation in our own hands, don't we? Und so oft wollen wir die Situation einfach in unsere eigenen Hände nehmen. We live in that anxiety and worry, and at night we're thinking about how we can do it. Und wir haben da Ängste, wir haben Sorgen und in der Nacht denken wir darüber nach, wie wir es vielleicht irgendwie bewältigen können. It's like as when you're a parent and you're watching your child grow. Und wenn du vielleicht Eltern, wenn du selbst ein Vater und eine Mutter bist und du siehst zu, wie deine Kinder aufwachsen. And you see them go through challenges. Und du siehst praktisch, wie sie durch die verschiedenen Herausforderungen des Lebens hindurchgehen. You want to go in there and save them. Du möchtest dann da am liebsten in ihre Situation treten und sie retten. You want to defend them. Du möchtest sie verteidigen. You want to protect them. Du möchtest sie beschützen. And the Lord says, no, be quiet. Und der Herr sagt, nein, sei still. Or maybe they're going through a hard time and you want to come in and stop the whole thing. Und vielleicht gehen sie durch eine schwierige Zeit und möchtest da in die Situation kommen und das Ganze einfach stoppen lassen. And the Lord says, no. Und der Herr sagt, nein. Be still, just march, just walk. Sei ruhig und geh ganz leise. Very perplexing. Herum. Und das erscheint sehr, sehr seltsam zu sein. Es macht keinen Sinn. And then at the end, dann aber am Ende. This is what's so beautiful about it. Und das ist da so wunderbar daran. Because then at the last day we shout this confession, and that's what he speaks of. Am letzten Tag da schreien wir heraus unser Bekenntnis. And then the walls miraculously came down. Und die Mauern wie ein Wunder. Sie fallen hinunter. Sometimes that's how God works. Und manchmal ist es genau so, wie Gott wirkt. Sometimes he just says, I want you to be still. Manchmal ist es einfach so, dass Gott sagt, ich möchte, dass ihr einfach ruhig seid. I want you to do nothing but continue to walk. Ich möchte, dass du einfach nichts anderes tust, als Schritt für Schritt weiterzugehen. Don't speak negatively about it. Don't say anything about it. Just hand it back to me. Sag da nichts Negatives darüber. Sag eigentlich gar nichts, sondern gib es einfach mir hin. And then when the time comes, you will speak and I will have you speak. Und wenn dann die Zeit kommt, dann werde ich dich sprechen lassen. And then the walls come down. Big miracle. Und die Mauern werden fallen. And I know some of you have experienced that. Und ich weiß, einige von euch haben genau das erlebt. And that's just one way God works. Und das ist nur eine Möglichkeit, wie Gott arbeiten kann. Now, what happened right after that? They had this amazing victory. Und was geschah direkt danach? Sie erlebten diesen unglaublichen Sieg. Unbelievable, God did it. We know he did it. Yes, it's great. Unfassbar. Wir haben genau gesehen, wie er es gemacht hat. And Wahnsinn. Super. They were ready to take on the world now. Und jetzt haben sie gedacht, ha, jetzt werden die ganze Welt erobern. And so they looked over and there's this another town. It's called Ai. Und dann schauen sie eben rüber, sehen eine andere Stadt und denken sich, it's just this little dorf. I mean, we're going to kill it. Das ist ein kleines Dörfchen, die werden wir einfach so wegwischen. They're just mice in our sight, Lord. I mean, come on. In unseren Augen sind ja nur Mäuse dort. And so they didn't consult the Lord. They just went after them. So hielten sie nicht Rat mit dem Herrn und sie sind einfach direkt ohne ihn gegen sie gegangen. And they experienced defeat. Und sie haben eine riesen Niederlage erlebt. For the first time. Zum ersten Mal. And you know, defeat is a very important process in our growth. Und eine Niederlage ist ein sehr wichtiges Erlebnis in unserem Wachstum. Don't look at losing as a bad thing. Betrachtet eine Niederlage nicht als etwas Schlechtes. Look at it as a learning thing. Betrachtet es so, als dass es etwas ist, woraus ihr lernen könnt. Don't look at a 5 on your paper or on your class as a bad thing. Wenn ihr da vielleicht eine 5 habt in einer Schularbeit oder im Zeugnis, seht das nicht als etwas Schlechtes an. Look at it as a learning thing. Betrachtet als etwas als eine Möglichkeit, daraus zu lernen. Lord, what do you want to teach me? Herr, was möchtest du mich lernen? Because defeat always kind of brings us to the place of humility. Denn unsere Niederlagen, sie bringen uns ja immer an den Punkt, wo wir einfach zur Demut kommen. And that's never a bad place to be. Und das ist nie schlecht, einfach zu dem Punkt der Demut zu gelangen. You see, I love the Old Testament. Ich liebe das Alte Testament. Because what we have here is a true story. Denn was wir hier finden, das ist ja eine wahre Begebenheit. And it brings out the good things and the bad things. Denn es werden da dargestellt sowohl die guten als auch die schlechten Dinge. Because there was this one man when he went into Jericho, they were told not to take anything from Jericho. Denn es gab ja diesen Mann, dem da gesagt wurde, als sie nach Jericho einzogen, dass sie nichts von Jericho mitnehmen sollten. Well, he got a little too greedy and he. Und er ist ein bisschen zu gierig gewesen auf Beute. And he sinned. Und so sündigte er. And that sin. Aber diese Sünde is a great lesson. Das ist eine große Lektion für uns. Because really, as a believer, there's only one thing that will stop us from victory. Denn als Gläubige haben wir eigentlich nur eine Sache, die uns von dem Sieg abhalten kann. And that's sin. Das ist eben Sünde. In whatever form. Egal in welcher Art und Weise. It could be the sin of unbelief. Es könnte die Sünde des Unglaubens sein. Sin of worry. Jetzt könnte die Sünde der zu großen Sorge sein. For Achan, it was the sin of lusting for things. Für den Achan war es die Sünde nach Dingen zu begehren. That's why I loved our series we had a few months ago on the keeping the cup clean. Deshalb liebe ich so sehr diese Serie, die wir vor ein paar Monaten hatten, wo es darum ging, einfach unseren Kelch reinzuhalten. Because that's so important. Denn das ist ja so wichtig. You see, it's not an issue of sinning. Das geht da nicht um das Sündigen selbst. Because we all sin. Denn wir sündigen ja alle. We're sinners. Wir sind Sünder. We are just designed that way, unfortunately, since Adam. Irgendwie sind wir einfach so angelegt, seit es Adam gegeben hat. But it's what we do with it. Aber was machen wir damit? You see, when we go to God, wenn wir aber damit zu Gott gehen, and we're honest before him, und wir vor ihm ehrlich sind, and we're also we're honest with ourselves, und auch ehrlich mit uns selbst sind, it says in 1 John, he's faithful and just to forgive us our sins. Dann heißt es im 1. Johannes 1,9, er ist treu und gerecht, uns unsere Sünden zu vergeben, and to cleanse us from all unrighteousness, und uns von aller Ungerechtigkeit zu reinigen. One of my favorite prayers. Was sind meine Lieblingsgebete? Lord, what's in the way? Is there something in the way from experiencing your life and your victory? Show me. Herr, steht da etwas im Weg? Steht da etwas im Weg, dass ich dein Leben und deinen Sieg erlebe? Zeig mir das doch. What's great is it doesn't stop here. Aber was großartig ist, da bleibt es ja nicht stehen. Because they experienced that defeat. Ja, sie haben diese Niederlage erlebt. But once they dealt with the sin issue, aber nachdem sie da dieses Thema der Sünde dort speziell behandelt haben, they attacked again. Haben sie wieder angegriffen. But this time they consulted the Lord. Aber diesmal haben sie den Herrn um Rat gebeten. And this, what God had showed them, und was Gott ihnen dabei zeigte, was understandable. War sehr wohl verständlich. First one is God's ways sometimes are perplexing. He has us do funny things. Manchmal sind die Wege Gottes für uns völlig unverständlich. He has us be quiet when we don't want to be quiet. Er möchte, dass wir still sind, wenn wir eigentlich gar nicht still sein wollen. But this plan of this strategy, aber mit dieser Strategie, it was amazing. War so erstaunlich. Lord says, okay, this is what I want you to do. Und diesmal sagte der Herr, das ist das, was ihr tun sollt. You take one portion of your troops and hide them over here on one side. Nehmt einen Teil der Truppen und verbergt ihn hier auf dieser Seite. The little town is sitting in the middle of a valley. Und da inmitten des Tales, da ist dieses Dorf. Then you take another group and flank them over on the other side and hide them. Und dann nehmt einen zweiten Teil der Truppen und dann gebt ihn dort an die Seitenflanke und dann verbergt euch dort. You charge the middle of right up the middle. Und der restliche Teil, der greift an, direkt durch die Mitte. And as soon as they come out to attack you, und sobald sie dann herauskommen, um euch wieder anzugreifen, then you turn around. Dann dreht euch um. Und dann rennt ihr. Now you gotta remember, AI had just won the battle before. Und erinnert euch daran, die Leute auch von Ai, die haben ja zuvor den Sieg errungen. So they were feeling really good. Na, die haben sich da sehr selbstbewusst gefühlt. Now here is this military genius now from the Lord, the commander. Und da ist das Militärgenie des Herrn. So that's exactly what they did. Und sie haben genau gehandelt, nach dem, was Gott befohlen hatte. And all the men of the city came flying out of Ai. Und genauso geschah es auch. All die Männer von Ai, sie rannten heraus. Chasing them away. Und sie versuchten, sie wegzujagen. And when they were far enough away, und als sie dann weit genug von der Stadt entfernt waren, the groups from the other side just came right in and took over the city. Dann kamen die Israeliten von den Seitenflanken und sie nahmen die Stadt ein. And it says, when they were running and running, oh, we're going to get you. Und als sie da rannten, die Leute aus Ai, ja, wir werden euch kriegen, wir haben euch gleich. And they turned around and they saw their whole town up in smoke. Dann wandten sie sich um und sahen, wie ihre Stadt in Flammen aufging. And their heart sunk. Und da war ihr Herz einfach schon verloren. And that's how the Israelites won that battle. Und so gewannen die Israeliten den Sieg. That was amazing. We understood that. Erstaunlich. Wir haben das jetzt verstanden. What does this speak of? Wovon spricht das? God many times wants to use our brains. Gott möchte so oft einfach auch unseren Verstand da einsetzen. He'll use practical means in order to get the victory. Er wird ganz praktische Mittel verwenden, damit er uns den Sieg geben kann. It's like, okay, Lord, I'm just going to trust you for my life. I'm just going to not work. I'm going to just witness and I'm going to do these things. Wir könnten vielleicht sagen, na, Herr, ich vertraue dir für mein Leben. Ich werde nicht arbeiten. Ich werde einfach Zeugnis abgeben. But that's not practical. Aber das ist nicht praktisch. You gotta eat. Du musst auch essen. You gotta live. Du musst auch leben können. And so sometimes it's some many parts of our life are very practical. Und das sind auch viele Teile unseres Lebens einfach ganz praktisch. And that's God's ways also. Und das sind genauso Gottes Wege. And God wants to bless us in those ways. Und Gott möchte, dass wir Segen erhalten in diesen Wegen. Now it's interesting because now they got victory again. Das ist interessant. Jetzt haben sie ja wieder den Sieg errungen. Sie haben gesündigt, sie haben ein paar Fehler gemacht, aber sie sind wieder aufgestanden und sie sind vorwärts gegangen. And that's us. Und so sind wir. That's us. So sind wir. This is our life right here. Das ist hier unser Leben. It says in Psalm 68:19. Es heißt im Psalm 68, Vers 19. It says the Lord daily loads us with benefits. Der Herr, er belädt uns täglich mit Wohltaten. But this Hebrew word, the word benefits in the Hebrew. Aber das Wort im Hebräischen für Wohltaten. It means the Lord daily brings us into circumstances. Das bedeutet vielmehr, dass er uns jeden Tag in diese Situation hineinbringt, to deliver us out of them. Um uns aus diesen Situationen dann siegreich zu befreien. That's what the circumstances are for in our life. Dazu sind diese Situationen in unserem Leben angelegt. To challenge us. Auf dass wir herausgefordert to challenge sind. Us to hear his voice. Auf dass wir seine Stimme hören wirklich. To challenge us to pray. Auf dass wir beten zu to ihm. Challenge us to get into the word. Dass wir ihn wirklich eindringen in sein Wort. And through those challenges we get to know more about him. Und durch diese Herausforderungen lernen wir mehr über ihn kennen. And we're strengthened. Und wir werden darin gestärkt. And so this is exactly what's going on right here in this portion in Joshua. Das ist genau das, was hier passiert in dieser Schriftstelle im Josua. And then you know there's another one. Und dann gibt es eine weitere Stelle. God's ways are sometimes miraculous. Gottes Wege sind manchmal gar wunderlich. Because after this victory, denn nach diesem Sieg, it was really interesting because this group of people called the Gibeonites. Sehr interessant, da gab es dieses Volk, die Gibeoniter. Yeah, they were so afraid of the Israelites because they saw them just knocking out all of their. They weren't losing, you know. They were just wiping everybody out. Dieses Volk hatte solche Angst vor den Israeliten, weil sie da zuschauen konnten, wie die Israeliten einfach alle anderen auslöschten. So they took all the oldest clothes that they had and they put them on. So nahmen sie alle ihre ältesten Kleider, die sie finden konnten, sie zogen sie an. Pulled out all the shoes from the closet that had holes on them and they were wearing those. Sie nahmen die alten, abgetretenen Schuhe. Put dust all over them. Sie streuten da Staub auf sich. Put moldy bread in their bags. Und faules Brot in ihre Beutel. And they came up like they had been walking from a long way to the Israelites. Kamen sie dahin und sie schauten so aus, als hätten sie einen langen, langen Weg hinter sich zu den Israeliten hin. And they deceived the Israelites into making a pact or a covenant with them. Und so betrogen sie und täuschten sie die Israeliten, auf dass die Israeliten mit ihnen einen Bund schlossen. And so the Israelites would again here they were living in that victory. Und da waren wieder die Israeliten. Sie lebten in ihrem Sieg, den sie in Ai doch errungen hatten. And it happened again. They didn't consult the Lord. Und wieder geschah es, dass sie nicht vor den Herrn traten, um ihn um Rat zu bitten. They had pity on them, but they lacked discernment. Sie hatten Mitleid mit ihnen, aber es mangelte ihnen an Unterscheidungsvermögen. And so they made this covenant with them that they would be a protector for them and help them. Und so schlossen sie den Bund mit ihnen, auf dass sie beschützen würden und auf dass sie ihnen helfen würden. After they did that, the Lord showed them, listen, they are not who you think they are. Und nachdem sie das taten, zeigte ihnen der Herr, schau einmal, die sind nicht die, von denen ihr glaubt, dass sie es wären. You know, we have to be so careful. Und wir müssen so vorsichtig sein. It is so easy to enter into any form of deception. Denn es ist ja so leicht, dass wir in irgendeine Form der Täuschung verfallen. And so for us, you know, when we are challenged, und für uns, wenn wir da herausgefordert sind, stay in that place of consulting the Lord. Bleibt an diesem Ort, wo er immer und immer wieder den Herrn um Rat bittet. It's like if you want to buy something, you know, when you see wenn something, du etwas kaufen möchtest. Ladies, if you see something, it's on sale. It's on sale. I must have it. Ihr Frauen, ihr seht etwas im Ausverkauf. Ich muss es haben. It's down 65%. I must have it. 65% reduziert. Das muss ich haben. Put it back. Legt es zurück. Step away. Nehmt einen Schritt zurück. And pray. Und betet. And maybe even und vielleicht ist gar sogar pray overnight about it, if it's a big thing. Dass ihr da auch die Nacht drüber betet, weil es vielleicht eine größere Sache sein mag. That's consulting the Lord. Das bedeutet es, den Herrn um Rat zu bitten. Then if he says, hey, you have peace about it the next day, then yeah, buy it. Und dann am nächsten Tag, wenn du Frieden darüber hast, ja, geh hin und kaufe es. But if you don't have peace, aber wenn du keinen Frieden hast, then you just save yourself some money. Dann spar dir einfach das Geld. That's a very practical thing. Eine ganz praktische Sache. But God wants us to do that in every area. Aber Gott möchte, dass wir so verfahren in jedem Bereich unseres Lebens. Because he's very personal. Denn er ist ja sehr persönlich. He wants to do that for us. Er möchte das für uns tun. Now what happens here? Was also hier geschieht? Is in Joshua the 10th chapter. Please don't turn there. In Josua im 10. Kapitel. These Gibeonites got into trouble with some other tribes. Die Gibeoniter sind da in eine schwierige Situation gekommen mit einem anderen Stamm. And they screamed to the Israelites, "You made a pact. You promised you'd help us. Please, you need to come and help us." Und so schreien sie zu den Israeliten und sagen: "Schau, ihr habt doch einen Bund mit uns geschlossen. Ihr müsst jetzt uns helfen. Kommt und helft uns." And you know what's amazing about this? Und wisst ihr, was daran erstaunlich ist? Is that even when we make decisions, dass selbst dann, wenn wir da Entscheidungen treffen, and they are wrong decisions, or we make a covenant of some sort, und das verkehrte Entscheidungen sind und wir da vielleicht einen Bund schließen in einer bestimmten Form, we make a mistake that has long-lasting effects. Und darin ein Fehler eigentlich auftritt, der langwierige Folgen hat. God doesn't leave you and I. Gott verlässt uns dann nicht. Because despite that, God said, stick to your covenant. Denn trotz dieser Situation, die eingetreten ist, sagt Gott, halte an diesem Bund fest. And you know what he did? Und wisst ihr, was er tat? This is where God's ways are sometimes miraculous. Und da sind Gottes Wege wirklich wunderbar. Israel was coming up to fight against these tribes that were coming against the Gibeonites. Und Israel zog herauf, um da die Kämpfe zu führen gegen diese Völker, die sich den Gibeonitern entgegenstellten. And the Lord rained down huge hailstones. Und der Herr ließ riesige Hagelbrocken auf sie niederregen. And the hailstones killed more people than they did with the sword that day. Und diese Hagelbrocken, die haben mehr Leute getötet, als sie es mit dem Schwert vollbracht hätten. And the other thing was, is Joshua knew, und der Herr, und das ist der andere Punkt, in order to win the battle, er hat erkannt, um den Sieg zu erringen in der the Schlacht, day was gonna be too short. Es würde doch der Tag zu kurz sein dafür. And so he did something that has never happened before or since. Und so tat er etwas, was nie zuvor geschehen ist und auch nie seitdem passiert ist. He asked the Lord to stop the sun. Er bat den Herrn, dass er doch der Sonne Einhalt gebieten möge. For an extra 12 hours. Auf dass sie weitere 12 Stunden dann da haben würden. And the Lord honored that. Und der Herr hat das geehrt. So they could win the battle and finish clean up. So konnten sie den Sieg erringen und es einfach aufräumen dort. You see, sometimes God's ways are perplexing. Manchmal sind Gottes Wege so verwunderlich, seltsam. Sometimes we understand what God is doing. Und manchmal aber verstehen wir sehr wohl, was Gott tut. But there are times when God just does miracles in our lives. Ja, manchmal ist es einfach so, dass es gerade raus einfach Wunder sind, die Gott in unserem Leben wirkt. All of this, aber der Schlüssel zu all dem ist, we can never put him in a box. Wir können ihn nie irgendwie in eine Schachtel einsperren. Just because he did it last time a certain way, weil er es vielleicht das letzte Mal auf diese Weise getan hat, doesn't mean he's going to do it that way the next time. Das muss nicht bedeuten, dass beim nächsten Mal dann genauso. That's macht. When we get into trouble. Dann bekommen wir unsere Schwierigkeiten. Because he constantly wants us to be challenged to really listen to him and to obey him. Er möchte uns ja immer wieder vor diese Herausforderung stellen, dass wir wirklich ganz genau auf ihn hören und dann auch ihm gehorchen. You see, we have this. I love what it says in 1 Corinthians 15:57. Ich liebe das, was da steht im 1. Korinther 15, 57. It says, but thanks be to God, which gives us the victory in Christ. Gott sei Dank, der uns den Sieg in Christus schenkt. This is a season of new beginnings. Das ist eine Zeit jetzt der Neuanfänge. And God wants to be so strong on your behalf and my behalf. Und Gott möchte so stark sein an deiner Stelle und auch an meiner Stelle. And just like with what happened to the children of Israel, the same thing happens with us. Und das Gleiche, was den Kindern Israels geschah, das wird auch uns geschehen. Gott möchte einfach Siege schenken und Wunder in unserer Mitte tun. Und er möchte uns verwenden, uns benutzen, und er möchte dabei auch, dass wir unser Hirn einschalten. Er möchte, dass wir einfach unseren Körper nehmen und das einfach voll und ganz hineinbringen in die Situation. Just like the building program that we're doing here. Genauso wie mit diesem Bauprojekt hier, was wir machen. Brett is talking about getting helpers to come in and apply their gifts. Und Brett sucht einfach Mitarbeiter, die einfach ihre Talente und Begabung in dieses Bauprojekt einbringen. And if you have time, good, you know, just talk to him. There's things that can be done downstairs, and you can be a part of that. Und wenn du einfach Zeit hast, sprech mit ihm. Da gibt es genügend Dinge, die zu tun wären, und du kannst da auch einfach dich einbringen und ein Teil davon sein. And it's just like our youth ministry. Und genauso wie mit unserem Jugenddienst. We need your prayers. Wir brauchen eure Gebete. But we also need your help. Aber wir brauchen auch eure direkte Hilfe. You see, our youth ministry is growing. Unsere Jugendarbeit, sie wächst. 3 years ago we were 15. Vor 3 Jahren waren wir 15. A couple months ago we had our game night and we had 70 out. Und vor ein paar Wochen gab es einen Spieleabend und da waren 70, die hier waren. We've got some problems. Und dann haben wir schon ein bisschen Schwierigkeiten. Big problems. Eigentlich große Schwierigkeiten. We got some of the older teenagers. Einige von den älteren Jugendlichen. They want to meet during the week to fellowship more. That's a problem. Sie möchten sich auch während der Woche treffen, um mehr Gemeinschaft zu erleben. Und das ist ein Problem. Not only that, after the service, they want to maybe even get together and do something even more. They want to hear more of the word and discuss things in fellowship. More. Vielleicht direkt nach dem Gottesdienst. Sie möchten sich nochmal treffen und einfach Dinge durchsprechen über die Botschaft vielleicht. They're hungry for the word. Sie haben einen Hunger nach dem Wort. But we also have some 13-year-old, 14-year-olds. Wir haben ja genauso 13- oder 14-Jährige. They're hungry too. Und sie haben auch Hunger. But they're hungry for spaghetti, Würstels, they're hungry for things like that. Haben Hunger nach Spaghetti, nach Würstchen oder was auch immer es geben mag. If you would like to help us out and come in and cook for a bunch of kids. Wenn ihr uns da helfen wollt und einfach kochen wollt für eine ganze Gruppe von Jugendlichen. Das wäre eine ganz praktische really Hilfe. Being a part in helping us. Wo du einfach Anteil nehmen kannst an, das, an dem, was wir tun, some und uns helfen kannst. Some of you have already done that and I want to thank you for that. Und einige von euch haben das bereits getan und ich möchte euch dafür danken. Please don't stop. Aber bitte hört nicht auf damit. You see, this is how sometimes the victory comes when God uses us to bring the victory. Und so kann der Sieg kommen, wenn Gott uns einfach verwendet, damit wir den Sieg bringen. But the Lord always wants to lead you and I. Aber der Herr möchte immer dich und mich tatsächlich führen. To victory. Hinführen zu dem Sieg. Don't look at your challenge. Schaut nicht auf die Herausforderung. As a wall. Und betrachtet sie nicht als seine Mauer. Don't look at it. As a mountain, you cannot scale. Und betrachtet es nicht als einen Berg, den ihr nicht erklimmen könnt. You know what it is? Wisst ihr, wie es? It's a hurdle. Richtig zu betrachten ist. Seht es einfach als eine Hürde. It's not that big. Ist nicht zu hoch. In reality, it's about that big. Eigentlich ist es genauso, dass man rübersteigen kann. It just takes a little skill to go over it. Es braucht eigentlich nur so ein bisschen die richtige Fertigkeit, dass man darüber springt. That's what challenges are. Und genau so sind unsere Herausforderungen. And through him, that's what happens. That's how the mountains become little. Und durch ihn geschieht es dann auch so, dass so die Berge einfach klein werden. Let's pray. Und lass uns beten. Father, we thank you. Vater, wir danken dir. Because you do love to bring the victory through us. Denn du liebst es ja, wenn du den Sieg einfach durch uns bringen kannst. That there are times when you do the miracles in our midst. Es gibt Zeiten, wo du direkt Wunder wirkst in unserer Mitte. But there are times when you ask us to take our weapon out and to fight the fight of faith. Und es gibt auch Zeiten, wo du einfach darum bittest, dass wir die Waffe zücken und dann den Kampf des Glaubens kämpfen. There are times when you ask us to be still. Es gibt Zeiten, wo du uns bittest, einfach still zu sein. When we want to move. Wenn wir uns einfach bewegen wollen. And then there are times when you just do unbelievable miracles in our midst. Und es gibt auch Zeiten, wo du einfach unglaubliche Wunder direkt in unserer Mitte vollbringst. Father, if there's one here that doesn't know you as Lord and Savior. Vater, wenn es jemanden hier gibt, der dich nicht als Herrn oder Retter kennt. They don't know you as the Lord who is victorious and wants to be victorious for us. Und sie kennen dich nicht als den Herrn, der siegreich sein möchte und der siegreich ist für uns. You can get to know this God. Und du kannst ihn kennenlernen, diesen Gott. The God who died on the cross for you and paid with his body and his blood. Der Gott, der am Kreuz starb für dich und mit seinem Leib, mit seinem Blut für dich bezahlte. Just say with everybody quiet and everyone bowing their heads. Und sprich einfach und wir alle anderen sind einfach still und wir beugen unseren Kopf. Say, dear Lord Jesus, come into my life and live. Sag einfach, Herr Jesus, komm in mein Herz, in mein Leben und lebe in mir. I need this victory. Ich brauche diesen Sieg. I need you, Lord. Ich brauche dich. And Father, we thank you for each one here. Und Vater, wir danken dir für jeden Einzelnen hier. And Lord, for those that maybe they've made a mistake in the past. Und für die vielleicht einen Fehler in der Vergangenheit begangen haben. And they are convinced maybe that Lord, you can't redeem it. Und sie meinen überzeugt zu sein, dass du diesen Fehler nicht mehr erlösen könntest. Father, show them that you already have redeemed it. Bitte zeig ihnen, Vater, dass du ihn bereits erlöst hast. And Lord, show us those areas where we're not living in that place of victory. Und Herr, zeige uns diese Bereiche unseres Lebens, wo wir nicht in diesem Sieg leben. And that we would learn to hear your voice even more. Und dass wir es lernen, deine Stimme umso mehr zu hören. Father, we thank and we praise you. Und Vater, darum bitten wir dich und wir preisen dich. Amen. Amen.